Pressemitteilung der Piratenpartei Deutschland. EU und Kanada arbeiten an ACTA-Nachfolger, CETA, Verhandlungen weiter hinter verschlossenen Türen. 31. August 2012. Trotz der deutlichen Ablehnung von ACTA im Europäischen Parlament verhandelt die EU-Kommission weiterhin mit Kanada über das umstrittene CETA-Abkommen. Auch in diesem internationalen Handelsabkommen sollen Urheberrechtsverletzungen im Internet pauschal als Produktpiraterie verurteilt werden. Dies wäre einer der größeren Kritikpunkte an ACTA. Die Piratenpartei Deutschland erneuert deshalb ihre Kritik an der Zielsetzung des CETA-Abkommens sowie der intransparenten Verhandlungsführung. Die aktuellen Bestrebungen zeigen, dass die EU-Kommission aus ACTA nichts gelernt hat und weiterhin ein veraltetes Urheberrecht zementieren möchte. Stattdessen sollte sie endlich die Arbeit an einem neuen, modernen Urheberrecht aufnehmen, das Internetnutzer nicht länger kriminalisiert, erklärt Stefan Urbach, Experte in der Piratenpartei Deutschland für Handelsabkommen. Da die Verhandlungen hinter verschlossenen Türen stattfinden, lässt sich wie schon zuvor nicht überprüfen, ob sich die EU und Kanada einfach mit Textbausteinen aus ACTA behelfen, so Urbach weiter. EU-Handelskommissar de Gucht antwortet auf eine parlamentarische Anfrage, dass man weiter über technische Schutzvorkehrungen und die Verwaltung digitaler Rechte verhandle. Die Piraten warnen deshalb, dass die strafrechtlichen Sanktionen aus ACTA immer noch Teil des aktuellen CETA-Abkommens sind. Über sehr schwammige Formulierungen wie gewerbliches Ausmaß, wirtschaftlicher oder kommerzieller Vorteil oder dem Vorwurf der Beihilfe könnten Internetanbieter immer noch zum Einsatz von Kontroll- und Überwachungsmaßnahmen gezwungen werden. Verantwortlich für den Inhalt dieser Pressemitteilung ist die Presseabteilung der Piratenpartei Deutschland. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Podcast jetzt abonnieren unter krähennest.piratenpartei-nrw.de.